Es sind zwei Pässe und ein Herzschlag. Ein Mikrofon, in das ich diesen Vers sag. Es ist mehr als meine Stimme, ist die Welt für mich. Denn egal was sie sagen, ich verstell mich nicht. Es sind zwei Pässe und ein Herzschlag. Das Herz wird ersetzt durch den Snare-Schlag. Es ist mehr als meine Stimme, ist die Welt für mich. Bleib authentisch, verstell dich nicht. Du wirst nie ein Rapper, du wirst nie ein Rapper. Kein Genie, kein G, du wirst niemals besser. Depressive Texte nicht aggressiv genug. Nie positiv wie ein negativer Fluch. Leute wollen gut drauf sein. Du ziehst sie nach unten wie ein terrornavigierter Flug. Wie die Leute sollst du auch sein. Voller Freude sollst du laut schreien. Rap darüber, wie geil du bist, in welchem Style du fickst und wie die Kleidung sitzt. Rap davon, wie du Bitches abknallst, dass es keine Leistung ist, Abfall auf Asphalt. Dass du ein Gangster wärst, wenn der Regen nass kalt auf die Stadt prallt, während du den Benz grad fährst. Vergess dein Denkerherz, sprech die Themen an, wär's Kommerz, doch ich bleib so mein Leben lang. Es sind zwei Pässe und ein Herzschlag. Ein Mikrofon, in das ich diesen Vers sag. Es ist mehr als meine Stimme, ist die Welt für mich. Denn egal was sie sagen, ich verstell mich nicht. Es sind zwei Pässe und ein Herzschlag. Das Herz wird ersetzt durch den Snare-Schlag. Es ist mehr als meine Stimme, ist die Welt für mich. Bleib authentisch, verstell dich nicht. In meinem Freundeskreis sind nicht viele Leute weiß. Alle gleich, keiner meiner Freunde reich. Ich könnte lügen und sagen, dass keiner Reue zeigt. Auf die Bühne gehen und sagen, dass ich Fäuste schmeiß. Ich wurde ausgelacht, es hat mir nichts ausgemacht. Zwei Pässe, auch wenn ich der dumme Deutsche bleib. Darauf kommt es nicht an, nur darauf, was ich kann. Und wie perfekt ich heute schreib. Kreuz eure beiden Arme. Ihr glaubt an Gott, aber nicht daran, dass ich es pack. Verspottet mich paradox, Gott hat nichts geschafft. Ich hab Zahnstocher, Lederjacke kombiniert. Kanake oder nicht, jeder Satz kompliziert. Konflikt nicht massenkompatibel. Platten im Regal und dann fangen die Probleme an. Es ist Film Noir, mein Leben lang. Es sind zwei Pässe und ein Herzschlag. Ein Mikrofon, in das ich diesen Vers sag. Es ist mehr als meine Stimme, ist die Welt für mich. Denn egal was sie sagen, ich verstell mich nicht. Es sind zwei Pässe und ein Herzschlag. Das Herz wird ersetzt durch den Snare-Schlag. Es ist mehr als meine Stimme, ist die Welt für mich. Bleib authentisch, verstell dich nicht. Dieser Nero kennt nicht die Straße, ist was sie sagen. Er wird nie Gangster sein, ihm fehlt jeder Gangster-Style. Was G-Sein angeht, wollte ich nie ein Profi sein. Mein Leben vergeuden mit Drogen, Ticken und Polizei. Sie sehen mich und sie sehen, was sie sehen wollen. Reden, was sie reden, doch ich lebe, was ich lebe. Trage Seele in den Worten, die ich spreche wie ein weiser Mann. Denn irgendwann kommt alles zurück, guck dir Jörg Heide an. Ich bleib entspannt, sie hetzen, Nero wäre viel zu verletzen. Sie würden Sarkasmus und Ironie am liebsten ertränken. Deutsche sagen, Nero, du bist kein Deutscher. Türken sagen, Nero, du bist kein Türke. Ich scheiß auf beide Seiten. Ich find's okay, sie sagen, ich texte wie aus Versehen. Doch können selber nur ein Haus, Maus, Reim, Haar beschämen. Was fällt auf mich? Bin der, der überirdisch denkt. Ich roll an den Teppich aus für den Menschen, der mich wirklich kennt. Es sind zwei Pässe und ein Herzschlag. Ein Mikrofon, in das ich diesen Vers sag. Es ist mehr als meine Stimme, ist die Welt für mich. Denn egal, was sie sagen, ich verstell mich nicht. Es sind zwei Pässe und ein Herzschlag. Das Herz wird ersetzt durch den Snare-Schlag. Es ist mehr als meine Stimme, ist die Welt für mich. Bleib authentisch, verstell dich nicht. Es sind zwei Pässe und ein Herzschlag. Ein Mikrofon, in das ich diesen Vers sag. Es ist mehr als meine Stimme, ist die Welt für mich. Denn egal was sie sagen, ich verstell mich nicht. Es sind zwei Pässe und ein Herzschlag. Das Herz wird ersetzt durch den Snare-Schlag. Es ist mehr als meine Stimme, ist die Welt für mich. Bleib authentisch, verstell dich nicht.